feste die Reihen Kameraden, trotz verrauten Spießruten Lauf. Nur wer wagt den Kampf in dunklen Tagen, geht als Sieger aus dieser Schlacht heraus. Daher lasst es uns noch einmal wagen, leuchtend wird es in unseren Herzen stehen, dass wir Jungen den Sieg davon getragen und ganz Deutschland soll seine Jugend sehen. Doch der Weg hat kein Ende, Kameraden, weil uns ständig die Not bedrückt. Daher müssen noch täglich unsere Taten schneller folgen, damit es eins glückt. Daher lass es uns noch einmal wagen, leuchtend wird es in unseren Herzen stehen, dass wir Jungen den Sieg davon getragen und ganz Deutschland soll seine Jugend sehen. Daher müssen wir jede Sekunde uns neu stärken und niemals schon. Wenn wir sind bereit in jeder Stunde, ist der Sieg einst unser größter Lohn. Daher lasst es uns noch einmal wagen, leuchtend wird es in unseren Herzen stehen, dass wir Jungen den Sieg davon getragen und ganz Deutschland soll seine Jugend sehen. Volk, vertrau deiner deutschen Jugend, die sich ständig auf neuem Pfad begibt, die mit Treue und der Väter Tugend für die Zukunft ständig wacht und siegt. Daher lasst es uns noch einmal wagen, leuchtend wird es in unseren Herzen stehen, dass wir Jungen den Sieg davon getragen und ganz Deutschland soll seine Jugend sehen. Daher lasst es uns noch einmal wagen, leuchtend wird es in unseren Herzen stehen, dass wir Jungen den Sieg davon getragen und ganz Deutschland soll seine Jugend sehen.